Vim, vim. Sau, du brauchst keinen netten Freund, du brauchst einen dicken. Ich guck abwechselnd auf die Uhr und auf die Titten. Du kannst mit mir reden, ich red mit dem Ausschnitt. Du hast keinen Selbstrespekt, du bist als Groupie tauglich. Sag dein Freund, du hast die Tage, wenn ich dich backstage entlade. Du stehst auf meinem bösen Blick, du nimmst ein Autogramm mit den Höschen mit. Ich brauche kein Besteck, ich esse mit Händen und Füßen. Kiloweise rohes Fleisch und wink mit den Eiern zum Grüßen. Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Deine Gang hat nicht einen einzigen Euro-Boy. Du versuchst auf Englisch zu rappen, ich rappe ab jetzt nur noch auf Frühneu-Hochdeutsch. Fange dir lieber schnell den Tipper ein, sonst wirst du gefickt. Unser Diss-Track gegen dich ist selbst in deinem Viertel der Hit. Du willst rappen gegen mich? Zecke ohne Fleisch. Rinder, Hesse in der Fresse, Battle schon vorbei. Erzähl mir keine Kacke, du bist so auf Diät wie die Amis auf dem Mond. Ich chille bei dir zu Hause, heute der spielt der Vater nackten Mami auf den Po. Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, meine Leute sammeln Waffen, deine Leute sammeln Puppen. Du darfst auf den Boden gucken, ich darf dein Gesicht anspucken. Sau, du bist perfekt für mich, ein treues Stückchen Dreck für mich. Ich kipp was auf die Erde und du machst es weg für mich. Reib dir die Knie wund, beweg dich wie ein Hund. Ich warne dich nicht vor und regne in dein Mund. Ich will 100 Kilo Arsch, nicht ein bisschen Fett. Ich bring dir Frühstück an dein Bett, 50 Zentner Schweinespeck. Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, ich will, dass du mir die Fußnägel schneidest. Ich will von dir, dass du mich zum Fußball begleitest. Bei meinem Flow wird nicht nur deine Schwester, sondern auch dein Bruder feucht. Ihr seid Noten, ohne Schwänze wär ich schon im Pool mit euch. Ich komm nur das Battle mit Giftlüge, Schere und du hörst sofort das mit Lügen erzählen. Auf dem Weg, Kreisel, Crew, für uns ist Map ein Barbecue. Klar, dass dein Rap nicht funktioniert, du bist ein Veganer. Wenn mein Grill nicht funktioniert, hol ich mir ein Shawarma. Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, Nackensteak in dein Gesicht, Körper nicht mehr da. Da, Pferderücken auf den Grill, ratatatata. Da, da.